Immer wieder werde ich daran erinnert, was der Herr einst für mich tat, als er dort ans Kreuz für mich ging. Hat er schon an mich gedacht? Herr, ich danke dir für dein Erlösungswerk. Du starbst für meine Schuld, für meine Sünden. Herr, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ja, dass du lebst in Ewigkeiten. Immer wieder werde ich daran erinnert, was der Herr einst für mich tat. Als er dort ans Kreuz für mich ging, hat er schon an mich gedacht. Ich danke dir, dass ich es wissen darf, dass du auch meine Schuld schon vergeben hast. Herr, ich danke dir, dass ich es glauben darf, du bist bei mir für alle Tage. Immer wieder werde ich daran erinnert, was der Herr einst für mich tat. Als er dort ans Kreuz für mich ging, hat er schon an mich gedacht. Herr, ich danke dir für deine Selbstlosigkeit, die du am Kreuze dort vor allen Menschen bezeugt. Ja, diese große Tat hast du für jeden getan, der es im Glauben wirklich fassen kann. Immer wieder werde ich daran erinnert,